eine Person oder Personen, ja, die es aufgegeben haben, ein Stück weit zu Gott zu kommen und zu sagen, mach mich frei davon, heil mich davon, ja. Weil du schon lange drauf wartest oder weil du enttäuscht warst. Ja, und Gott fordert dich heraus heute. Oder ja, Gott bittet dich. Ich glaube, er bittet dich wirklich, dein Vertrauen zu erneuern. Dein Vertrauen zu erneuern. Ja, wieder zu der Quelle des Lebens zu gehen. Ja, zur Quelle des Lebens zu gehen. Das kannst du jetzt gerade machen. Ja, wenn du möchtest, leg dir die Hand auf. Ja, ja. Du hast Gott schon um Sachen gebeten, schon längere Zeit, über Jahre, glaube ich. Und Gott will dich hineinrufen. Ja, du bist sein Kind, sein Kind. Ja, sein Kind, sein Kind. So den Mut, zu Gott zu gehen, um nochmal enttäuscht zu werden. Aber Gott enttäuscht nicht. Gott macht dich frei. Gott macht dich frei. Er macht dich frei. Er macht dich frei. Jetzt, ja, ich glaube, das betrifft einige so. Eine Erneuerung des Glaubens, eine Erneuerung des Glaubens, eine Erneuerung, einfach den Stand einzunehmen. Ich bin dein Kind, ja, du bist mein Vater, ich bin dein Kind, du bist mein Vater und ich stehe hier, Herr, erfülle mich, komm mit deiner Kraft auf mich, mach mich frei, ja. Wenn du möchtest, kannst du gerne kommen. Ja, das ist wie ein Neuanfang, eine Erneuerung der Liebe, eine Erneuerung des Vertrauens, eine Erneuerung brauchen wir Ordner. Vater, ich danke dir Kraft, ich danke dir, dass diese Enttäuschung jetzt sein Herz verlässt, dass diese Enttäuschung sein Herz verlässt, dass jetzt geheilt wird, Vater. Und ich danke dir, dass du ihn füllst mit der Fülle deines Lebens, ja, mit der Fülle des ewigen Lebens, ja, mit der Fülle seiner Gegenwart, ja, sein Leben wirklich erneuerst, auf festen Stand stellst, auf festen Grund setzt, ja, und er rüstet dich aus mit einem Fundament der Stärke, mit einem Fundament der Kraft, mit einem Fundament des Übernommenseins, ja, mit einem Fundament, ja, ja, nicht als einer, der Hilfe braucht, sondern als einer, der Hilfe gibt, ja, in dem Gott, der Allmächtige, lebt, in Kraft und Herrlichkeit, ja, danke dir, Vater, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Diese Ängste der Nacht und diese Ängste der Vergangenheit, ja, sie werden heute begraben. Und Gott sagt zu dir, grab es nicht wieder auf. Grab das Grab nicht wieder auf. Keine Leichenflatterei, ja. Keine Leichenflatterei. Lass die Toten begraben sein. Im Jesu Namen, Vater. Ich danke dir für Feuer und neue Fülle, ja. Feuer und neue Fülle, ja. Feuer und neue Fülle. Danke dir, Evi. Danke dir, Evi. Ich danke dir, dass es sie durchströmt, das Feuer. Oh, neuer Geist der Freude, ja. Freude. Ist alle Portionen Freude. Habt ihr gewusst, dass die guten Sachen häufig auch mit F anfangen, ja? Freude, Freiheit, Frieden, ja? Schenken seines Friedens. Ja? Genau. Dieses Leid, was du getragen hast über die Jahre, das nimmt dir Gott weg. Ja? Er nimmt dir weg dieses Leid, er nimmt es dir weg. Er nimmt es dir weg. Lass es einfach auch gehen. Lass es gehen. Lass es gehen. Lass es gehen. Lass es gehen. Lass es gehen. Ja, ich danke dir. Ich danke dir. Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass die Sorgen fallen. Dass die Sorgen fallen. Dass die Not fällt. Ja. Auswegslosigkeit zu Ende ist in Jesu Namen. Ich danke dir, dass du neu entzündest, neu entzündest, neu entzündest, neu entzündest, neu entzündest, ja, neu entzündest, ja, ja, neu entzündest, ja, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, neu entzündest. Dass du ihm eine neue Erfüllung gibst, eine neue Erfüllung, ja. Vom Kopf bis zu den Füßen. Ich danke dir, Herr, dass du ihn freisetzt, ja, von allem, was ihn gerade bedrückt, im Jesu Namen, von den Gedanken, die er im Heimlichen denkt, den Gedanken, die du nur kennst, ja. Ich danke dir für völlige Wiederherstellung. Völlige Wiederherstellung, im Jesu Namen. Gott die Ehre, ja, wollen wir ihn preisen, ja, Jesus, dir sei alle Ehre, ja, dir sei alle Ehre, dir sei alle Ehre, Jesus, dir sei alle Ehre. Ja, Gott ist so gut, dass er jedem was gibt, ja, dass er jedem was gibt, wenn wir zusammenkommen, ist der Plan Gottes, dass jeder was kommt, ja, was für die anderen ist, was für jemand anders ist, was auch für uns alle vielleicht ist, ja, und was dir Gott gezeigt hat, oder wenn du ein Bild hast oder ein Lied hast oder ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Glaubens, ja, dann darfst du jetzt gerne kommen. Ich gebe das Mikrofon frei für Eindrücke. Ich habe eine Schaukel gesehen und dann habe ich eine Person gesehen, die vor einer wichtigen Entscheidung steht und aber nicht weiß, soll ich so oder soll ich so. Ich weiß nicht, ob das jemand hier ist oder am Livestream. Und der Herr sagt, heute werde ich dir sehende Augen geben, hörende Ohren und ich will dich mit meinen Augen leiten, dass du den Weg erkennst, den du gehen sollst. Und es wird für dich so klar sein, jeder Zweifel, jedes Misstrauen wird weggehen und du wirst klare Führung haben und es wird dein Leben komplett verändern. Betrifft das jemand, dass man vielleicht beten könnte gleich? Ist jemand hier? Okay, dann im Livestream. Ah, du, okay. Jutta, betest du? Jetzt im Namen von Jesus Christus, das Alte ist vergangen und Neues ist gekommen. Er plant für dich einen ganz, ganz neuen Weg, einen Weg, den du noch nicht gegangen bist. Und du darfst die Erfahrungen und deine Vorstellungen, darfst du alle ihm abgeben. Weil er will dich auf eine ganz neue Ebene führen, auf einer Ebene, wo du ihn ganz neu kennenlernst und wo vor allen Dingen seine Vaterliebe offenbar wird wie nie zuvor. Und er will deine Seele heilen, er will dein Herz heilen und will dich vollkommen neu machen. So wie die Jahreslosung sagt, siehe, ich mache alles neu, das spreche ich dir zu im Namen von Jesus Christus. Nimm es für dich, nimm es für dich. Ich segne dich heute im Namen von Jesus Christus. mit seiner vollständigen Vaterliebe, dass sie dich einhüllt von oben bis unten, dass du so durchdrungen wirst mit seiner Vaterliebe, dass du wirklich sowas von erstaunt sein wirst, weil du das bisher noch gar nicht gekannt hast. Er hat so viel Neues für dich vorbereitet und du darfst alles Alte loslassen, auch deine Verletzungen loslassen. Und da wo Menschen wehgetan haben in der Vergangenheit, da will Gott reingehen, das will er heilen. Und wirklich, er fängt mit dir ganz neu an heute. Er sieht dich und er sagt, ich habe sogar jedes Haar auf deinem Haupt gezählt und ich habe dich wunderbar geschaffen und ich sehe dich. Du wirst nicht übersehen. Wenn du in der Vergangenheit übersehen worden bist von Menschen oder dich übersehen gefühlt hast, das ist jetzt zum Ende gekommen. Das ist jetzt zum Ende gekommen. Gott fängt neu mit dir an. Im Namen Jesu. Und ich spreche auch zu dem Nikotingeist, du bist gebunden. Hast keine Macht mehr über unseren Bruder in Jesu Namen. Vater, ich danke dir, dass jedes Verlangen einfach ihn verlässt, Herr, dass er frei wird davon. Ich danke dir für Jesus. Amen. Amen. Ich hatte nur den Eindruck, dass Gott jemand heilen möchte von Sodbrennen. Also hier so im Brustbereich immer wieder so ein Brennen. Hier in diesem Bereich. Ist da jemand von euch? Dürfte? Bei dir? Okay, zwei? Okay. Dann ist ja notwendig. Ah, das ist was anderes. Okay, ich bete trotzdem für dich, aber bei dir ist Sodbrennen. Ja, okay, komm, dann bete ich erstmal für dich, weil für dich war das Wort speziell. Okay, Entschuldigung. Ja. Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, setzen wir jetzt hier deine göttliche Ordnung frei, Vater, in der Magenflüssigkeit, Vater. Wir befehlen, im Säurehaushalt sich zu normalisieren, in dem Namen Jesu Christi, Herr, im Magen normal zu funktionieren, Vater. Wir sagen jetzt, Herr, hier auch diese Klappe zum Magen, alles wird ganz normal geschlossen, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Vater, Herr, für deine göttliche Ordnung in diesem Körper, Herr. In Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Yes, Lord. Vater, wir brechen auch den Geist der Vererbung hier im Namen Jesus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes jetzt. Wir sagen, es kommt jetzt zum Ende, weil wir sind erlöst von der Väter vererbten Lebensweise in Christus Jesus. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Oh, Jesus. Da setze ich deine komplette Ordnung frei, Vater, in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich hatte gerade ein witziges Bild und ich glaube, genau, so müssen wir es machen. Ich habe eine Person gesehen und eine Fliege hat die ganze Zeit genervt, sich dahin gesetzt, immer ständig genervt, bis die Person endlich aufgestanden ist, eine Fliegenklatsche genommen hat und diese Fliege eliminiert hat. Und Gott sagt dir heute Abend, wann stehst du endlich auf, nimmst deine geistliche Fliegenklatsche und haust das Ding, diesem Quälgeist, der dich die ganze Zeit ärgert, und quält, einfach eins auf die Mütze, dass er Ruhe gibt, und zwar für immer. Jetzt ist die Zeit, verschieb's nicht auf morgen, verschieb's nicht auf in 20 Jahren, sondern jetzt ist die Zeit, nimm deine Fliegenklatsche und hau drauf und Schluss ist. Amen. Genau, ich hatte noch ein Schmerzen im rechten Knie und oder Meniskus. Ist es rechts, oder? Okay, alles klar. Oh Vater, ich danke dir wirklich für komplette Heilung in Jesu mächtigen Namen. Und ich verfluche jeden Geist der Arthrose in Jesu Namen. Er verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Ho, danke, Herr. Wir nehmen dieses Knie zurück und 40 Jahre in der Zeit in Jesu Namen. Ho, danke, Herr. Jeder Schmerz geht und göttliche Ordnung in den Meniskus. Göttliche Ordnung in Jesu mächtigen Namen. Jetzt. Ho. Hui. Oh Vater, ich danke dir wirklich. Danke, Jesus. Oh, komplette Heilung in Jesu mächtigem Namen. Oh, jeder Schmerz geht. Göttliche Ordnung, Herr, in Jesu mächtigem Namen. Jetzt. Heul. Oh, Vater, ich danke dir. Oh, danke, Jesus. Hoi, hoi, hoi. Oh, danke, Herr, für göttliche Heilung, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du durch den Körper meines Bruders gehst, Herr. Danke, Herr, für göttliche Ordnung vom Scheitel bis zur Sohle, Herr. Oh, Vater, danke, Herr. Und alles geht es raus aus seinem Körper, das Schmerzen verursacht in Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Der Meniskus ist wie bei einem jungen Mann, Herr. Du springst wie ein Reh und wie ein Mastkalb in Jesu Namen. Huh. Oh. Also als gesungen wurde, dass seine Liebe alle Grenzen sprengt, das habe ich dann auch gesehen, wie er wirklich rausgeht aus Grenzen heraus. Das heißt, seine Liebe zu dir, seine Liebe in dir kann wirklich Grenzen sprengen. Und dann sah ich noch so ein altes Mühlrad. Und das hat sich kaum noch bewegt. Das war schon total schmutzig und alles. Und ich habe so empfunden, das könnte irgendwie für jemanden sein, irgendwie so eine Situation, die schon wie so eingefahren ist. Und ja, auch vielleicht aussichtslos. Aber Gott sagt, ich mache alles neu. Er macht alles neu. Und ich habe so empfunden, wichtig ist, dass du nicht mehr auf dieses Mühlrad schaust, nicht auf die Situation, egal was schon war oder was scheinbar ist im Natürlichen, sondern Gott sagt, nimm ihn jetzt beim Wort. Er macht alles neu und für ihn gibt es keine Begrenzungen. Ja? Er sprengt alle Grenzen. Ja? Seine Liebe, sie ist so mächtig, sie ist stärker als alles andere und sprengt alles andere weg. Also nimm ihn beim Wort. Er macht alles neu, alles neu, alles. Und dann habe ich so in der Herrlichkeit so eine Zahnreihe gesehen, so richtig ganz langsam. Und die war so schön, Zähne aneinander, hintereinander. Das Zahnfleisch war hellrosa, also richtig toll sah das aus. Und ich habe so empfunden, braucht jemand irgendwie was an den Zähnen? Ist da was mit Zahnfleisch? Oder genau, dann, also ich habe das Gefühl, Gott möchte da auch alles neu machen, ja? Vater, du hast es gezeigt und deiner Herrlichkeit ist alles möglich. Alles möglich, Herr. Ich danke dir, ich setze diesen Herrlichkeitsstrom frei in Connys Gebiss, in ihren Zahnfleisch. Danke wirklich für deine totale Rundum-Erneuerung, tiefgreifende Erneuerung. Danke, dass es total leicht ist für dich. Total leicht. Danke, dass es jetzt hervorkommt. Danke, dass es hervorkommt, Herr. Danke dir, Herr. Danke für das Neue in ihrem Gebiss. Danke, Herr, für göttlichen Gebiss, göttliches Gebiss. Danke, Herr. Danke aus deiner Herrlichkeit. Danke. Amen. Amen. Amen. Ist Gott nicht gut? Amen. Ist Gott nicht gut? Gib mal einen. Livestream kannst du dich mit dranhängen. Neu. Noch mehr. Noch mehr. Neu. Bei dir auch? Gott ist gut. Der göttliche Zahnärztin ist ja genial. Gott ist gut. Ich habe noch gesehen am Anfang, dass uns Gott, Jesus, rund im Kreis gegangen ist und jeden was eingeworfen hat, wie so ein kleines Häppchen. Ja, wie so ein kleines Häppchen. Und dann habe ich gesehen, wie wir uns gegenseitig dieses Häppchen verabreicht haben. Wollen wir das gerade mal machen? So ein Häppchen Freude an deinen Nachbarn, ja? So ein Häppchen Freude an deinen Nachbarn. So wie Cannabis, ne? So Häppchen Freude, ein Häppchen Frieden, ein Häppchen Freiheit. Weißt du, bei Cannabis ist es so, die sollen dir nur Appetit machen auf mehr, ne? Nur Appetit machen auf mehr, also ich glaube, das haben wir jetzt, ja, Appetit auf mehr. Genau, und jetzt gehen wir ins Wort. Appetit nach mehr, das finde ich gut, weil bei Gott gibt es mehr. Bei Gott gibt es mehr und du kannst dir immer mehr ziehen. Gott ist grenzenlos. Bei Gott gibt es wirklich keine Grenze. Du kannst dir ziehen, so viel du willst. Du kannst dir ziehen, so viel du willst. Ja? Gib dich mit nichts weniger zufrieden. Wenn noch irgendwelche Symptome in deinem Körper sind, dann zieh dir die Kraft Gottes. Dann zieh dir die Heilung. Wenn noch irgendwo Mangel ist in deinem Leben, dann zieh dir den Überfluss Gottes. Es ist mehr da. Gott hat alles im Überfluss und er möchte seine Kinder nicht sehen in irgendwelcher Krankheit, in irgendwelchen Mangel, in irgendwelchen Bedrückungen, Herr, in irgendwelchen Gebundenheiten, sondern Gott will, dass wir mehr empfangen. Mehr empfangen. Also geh, weißt du, wenn jetzt nur weil das Wort kommt, musst du jetzt nicht irgendwie weniger auf Zug sein, sondern bleib auf Zug, ja, bleib drauf, zieh dir das, weil Gott ist da, Gott ist hier und er möchte uns weiter beschenken. Er möchte uns wirklich Überfluss geben. Überfluss, Überfluss, Überfluss. Weißt du, Überfluss, das muss rein in unseren Verstand manchmal, ja, dass er Überfluss hat. Gott hat Überfluss. Wir geben uns so schnell mit irgendwas zufrieden, aber Gott hat mehr für uns. Gott möchte wirklich, dass wir noch mehr Wunder erleben. Gott möchte, dass wir überfließen. Weißt du, Gott möchte, dass wir wohlständig sind. Ja, wohlständig. Wohlständig in dem Maße, dass wir ausreichend haben für uns und über das Maß hinaus, dass wir anderen weitergeben können. Das möchte Gott für uns, ja? Weißt du, und ich meine, da hat ja keiner was dagegen, oder? Glaube ich nicht. Wenn Gott dir so viel gibt, dass du es weitergeben kannst, ja? Das möchte Gott und Gott möchte einfach uns beschenken. Jeden Einzelnen möchte er reichlich beschenken, ja? Und weißt du, er möchte dich freisetzen, glaube ich, auch stark, ja, weil so oft leben wir in irgendwelche Gebundenheit, so oft leben wir irgendwo, wo es irgendwelche Stimmen geschafft haben oder sei es durch Personen oder sei es dadurch, dass der Teufel dir irgendeinen Floh ins Ohr gesetzt hat, dass du irgendwelche Denkmuster angenommen hast, die dich gebunden halten und das möchte Gott sprengen, das möchte Gott wegnehmen, ja, das möchte er wegnehmen, ja, und Gott weht einfach mit seiner Kraft, er weht mit seinem Geist, ja, und fegt einfach durch, ja, und nimmt die Dinge hinweg. Ich glaube, dass das auf diese zwei Arten tut, ja. Er fegt, weißt du, er fegt einfach durch, ja. Er wirkt einfach souverän, ja. Fegt durch und nimmt die Dinge weg. Und das Zweite, was er macht, er weckt in dir wirklich ein Bewusstsein des Sohnes, der Tochter und der Tochter Gottes, ja. Dass du deinen Stand einnimmst, dass du wirklich diese Autorität, die dir gegeben wurde, dass du sie wahrnimmst, dass du sprichst, dass du proklamierst, ja, dass du stehst und dass du sagst, ja, ich stehe hier und kann nicht anders, ja, und es ist so, Amen, ja. Amen. Und ja, wir sind es ja nicht aus uns raus, sondern es ist dieses übernatürliche Leben, das aktiv wird in uns. Dieser übernatürliche Mensch, ja, der wirklich regiert, ja, der aufsteht, ja, der, ja, du kannst sagen, er ist wirklich über allem Menschlichen. Er ist dem Menschlichen, dem Irdischen ist er überlegen. Ja, und dieser geistliche Mensch in uns, der will aufstehen. Oder Gott möchte, dass dieser geistliche Mensch in uns aufsteht, ja, dass er sich erhebt, ja. Es geht ja darum, dass dieser geistliche Mensch sich erhebt, ja, dass er wirklich höher kommt als all das, was vom Natürlichen auf uns einprasselt, ja, dass wir wirklich wieder den Blick bekommen, drüber zu sein, ja, drüber zu sein. Und das ist das, was Gott mit uns vorhat. Er möchte uns ständig höher ziehen, ja. Er möchte uns hochheben, ja. Du bist ständig irgendwie wie in so einem Lift, ja. ständig geht's nach oben, ja, kannst immer wieder einsteigen, ja, wenn du feststellst, ich bin jetzt irgendwie auf einer Ebene gelandet, da ist gar nicht gut, ja, drückst du die Taste, die Lifttür Gottes öffnet sich, ja, und er nimmt dich höher, er nimmt dich höher, ja, weißt du, das ist wirklich so, auf das können wir vertrauen, Gott ist immer da, er ist immer da, ja, und wenn wir ihn anrufen, dann antwortet er, ja, und wenn wir sagen, Herr, keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin, ich brauche einen Ausweg, ja, drückst du die Taste und der Lift geht nach oben, ja. So, ja, so. So macht es Gott. Er nimmt uns höher. Er nimmt uns wirklich auf diese geistliche Ebene, was die wirklich über allem Irdischen, über allem Menschlichen, über allen Sorgen, über aller Krankheit, über allem stehst du im Geist drüber, ja. Und immer mehr kommen wir in dieses Bewusstsein, immer mehr erwacht dieses Bewusstsein in uns, ja, zu erkennen einfach, wer wir sind, was Gott aus uns gemacht hat, ja. Wir als seine Kinder, die hier gesetzt sind, zu herrschen, wir als seine Kinder, die hier gesetzt sind, sein Reich zu bauen, ja. Ich meine, Jesus hat es demonstriert, Jesus war einmal hier, ja, er war der Erstgeborene, er war einmal auf dieser Erde, er war einmal auf dieser Welt, er hat es demonstriert. Und ja, ich meine, ich wollte jetzt sagen Schema F, aber Schema F gibt es bei Gott nicht. Aber du kannst am Leben Jesu, kannst du einfach sehen, was möglich ist. Was möglich ist. Und ich meine, noch krasser ist ja, dass er sagt, die Wunder, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Ja, da sind wir wieder, es gibt keine Limits bei Gott. Ja, es gibt keine Limits. Ja, mich fasziniert immer, wie Jesus durch die Menschenmenge hindurchgegangen ist, wenn sie ihn antasten wollten. Ja, und genau so sind wir in dieser Welt. Wenn wir wirklich geleitet, geführt sind und auf Gott hören, dann kann dir niemand was antasten. Dann sind wir behütet und beschützt. Wenn irgendwo Gefahren lauern, kannst du darauf vertrauen, dass Gott dich rechtzeitig warnt, wenn du irgendeinen Ort verlassen sollst. Oder du kannst darauf vertrauen, dass Gott dich in jeder Situation schützt. Ja. Es gab ja jetzt von diesem Brand in der Schweiz ja dieses Zeugnis, wo eine Person überlebt hat in den Flammen, ja, übernatürlich, ja, das ist Gott, so will Gott, und unter diesem Schutz stehen wir, ja, wenn es bei dir vielleicht nicht irgendwie die brennende Bar ist, in der du beschützt wirst, sind es bei dir andere Situationen, in denen du beschützt wirst, ja, und ich glaube sowieso, dass wir erst im Himmel erfahren, in welchen Situationen wir überhaupt geschützt worden sind, wo Gottes Engel mit uns unterwegs waren und wirklich irgendwelche Gefahren abgehalten haben. Ja. Und aber darauf können wir vertrauen. In diesem Schutz, in diesem Vertrauen können wir gehen. Ja. Weißt du, ich meine, was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Ja. Wir sind dem irdischen Menschen gestorben, ja, und wir gehen mit Gottes Leben vorwärts. Ja, was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Der irdische Tod ist für uns keine Gefahr mehr. Ja, ich meine, dann gehen wir weiter. Ich meine, natürlich haben wir hier noch was zu erledigen auf dieser Erde und vorher lässt er uns auch nicht weg. Ja, aber wenn wir in diesem Plan, wenn wir auf diesem Weg Gottes gehen, ja, dann leben wir wirklich dieses übernatürliche Leben in seinem Schutz, ja, mit seiner Leitung, in seiner Führung, ja, erleben die Zeichen und die Wunder, die geschehen. Wir leben wirklich dieses übernatürliche, göttliche Leben, was über dem menschlichen, natürlichen, irdischen ist, ja. Diesem leben wir, da herrschen wir, da regieren wir, da zeigt uns Gott Dinge, ja, die wir tun können. Er zeigt uns, wo wir hingehen sollen, wo wir Menschen erreichen können. Ich meine, wir können es vom Natürlichen aus nicht wissen, wo Menschen bereits offen sind, wo vielleicht offene Herzen sind, aber Gott weiß es ganz genau. Und da kann er uns hinschicken, da kann er uns reinschicken. Ja? Und das sind die Impulse, die er uns gibt, ja? Jeden Tag, ja? Wenn wir auf Leute zugehen sollen. Einfach. Und wenn es nur ein ermutigendes Wort vielleicht ist. Ja? Wir können es uns vom Natürlichen nicht erklären, nicht ausmalen, aber die Menschen, die vorbereitet sind, weißt du, da wird dieses Wort wirklich hitten. Ja? Es wird hitten. Und Leben verändern sich. Menschenleben verändern sich. Denk nicht klein von dem, wenn du mit Menschen sprichst. Ja? Weil du, in dir ist das Licht. Dieses Licht, mit dem sie vielleicht bisher in ihrem Umfeld noch gar nie in Berührung gekommen sind. Aber in uns strahlt dieses Licht und die Menschen erkennen es. Und das Licht leuchtet in ihre Herzen hinein, ja, und bringt sie zum Strahlen. Ja. Und wenn es bei dir noch nicht zur Entscheidung kommt für Jesus, dann vertraue drauf, dass dieser Same gesät wurde, ja, und dass er aufgeht. Ja. Sein Wort kommt nicht leer zu ihm zurück. Jedes Mal, wenn wir sein Wort sprechen, können wir darauf vertrauen, ja, dass es was bewirkt. Ja. Das geht nicht ohne. Ja. Sein Wort bewirkt, sein Wort hat Auswirkungen und sein Geist sowieso. Ja. Amen. Amen. Halleluja. Oh, der Tobi hat die ganze Zeit von den Herrlichkeitswegen gesprochen, die wir gehen. Bist du schon auf den Herrlichkeitswegen? Bist du da schon? Arbeitest du dich noch da rein? Also Jesus hat den Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha, damit wir durch das Kreuz in die Herrlichkeit kommen und damit wir auf diesen Herrlichkeitswegen laufen können, die diese Wege drüber sind, diese Wege über dem Menschlichen, über dem Natürlichen, über dem, was man so denkt, was man so macht auch. Aber du bist nicht jemand, der einfach nur so denkt oder einfach nur so macht, was man so macht, sondern, ja, das ist wunderbar, das ist eine Offenbarung, absolut. Sondern du bist einer, der von Gott geleitet ist. Wir sind Leute, die von Gott geleitet sind, die von Gott übernommen sind. Wir haben unser Leben, ich glaube, jeder von uns, unser Leben hingegeben an Jesus. Und wie Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das können wir uns jeden Tag bewusst machen. Nicht mehr ich lebe heute an diesem Tag, sondern Herr, du übernimmst mich und du lebst mich und du führst mich überall hin, wo ich sein soll. Und ich werde, wir proklamieren das immer wieder, wir sind immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Oh, können wir das mal zusammen proklamieren? Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das nimmst du im Glauben ein. Und genauso wird es sein. Was wir sprechen, ist Realität. Wir sprechen uns unseren Weg. Und wo wir sind, ist die Herrlichkeit. Und zur richtigen Zeit werden wir am richtigen Ort sein. Wie Jesus. Du siehst es bei Jesus. Er war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die dachten, Lazarus, er ist tot, er ist gestorben. Warum warst du nicht da? Wenn du dich ein bisschen beeilt hättest, nicht so lange da noch geblieben wärst mit deinen Jüngern, dann wäre er nicht gestorben. Ich meine, das war schon real. Ne? Und wahrscheinlich stimmt es sogar. weil niemand konnte sterben in der Gegenwart von Jesus. Und jedenfalls in der direkten Umgebung. Und Jesus war aber auf den Herrlichkeitswegen seines Vaters unterwegs. Er war immer online mit seinem Vater. Er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und genauso sind wir auch. Also hat er gesagt, ach, lass uns noch ein bisschen hier bleiben zu seinen Jüngern. Ach, der Lazarus, der schläft ja nur und ja, wird schon gut werden. Und als er dann ankam, der war gestorben. Und was war der Herrlichkeitsweg? Gott hatte der Vater hatte einen ganz besonderen Herrlichkeitsweg, den er den Menschen zeigen wollte durch Jesus. Und zwar, dass er, und das war noch nie vorher vorgekommen, dass er nach 4 Tagen, nachdem Lazarus 4 Tage stinkend und die ganze Körperflüssigkeit fließt ja raus, ja, es ist gar nichts mehr. Also es ist wirklich mausetot, bist du nach 4 Tagen. Und ja, da ist wirklich nichts mehr lebendig. Und er sagt, nach diesen 4 Tagen, blickt er zum Himmel auf und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Oh, Halleluja. Weißt du, das ist eine Beziehung, die Gott für uns hat. Die ist für jeden da. Ja, Jesus ist unser Role Model. Und er sagt, ich möchte, dass ihr die gleiche Beziehung zum Vater und zu mir habt, wie ich sie hatte und habe zum Vater. Und da sagte er, Lazarus, und er hörte das, er hatte sicher gesehen, dass der Vater das tut oder diesen Eindruck gehabt, ja, wir müssen es nicht mit unseren natürlichen Augen sehen, sondern normalerweise führt Gott uns durch einen inneren Eindruck und eine innere Gewissheit. Und er hatte diese innere Gewissheit, dass dieser Lazarus jetzt aufstehen würde. Halleluja, nach 4 Tagen tot. Und das war ein Herrlichkeitsweg. Und er sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus, gebunden mit den ganzen Tüchern und Salbe und, boah, das war schon ganz schön teuer eigentlich, ne? Haben ihn schon einbalsamiert. Und er ist rausgekommen. Also, ne, in den Filmen sieht man es ja, wie er so sich vorgetastet hat, weil er so eingebunden war, dass er nur ganz schlecht laufen konnte. Aber das war ein Herrlichkeitsweg. Das ist gewaltig und ich glaube, Gott möchte, dass wir wirklich Ausschau halten nach diesen Herrlichkeitswegen. Herr, wo ist heute ein Herrlichkeitsweg? Wo führst du mich heute einen Herrlichkeitsweg? Und es muss nicht jeden Tag eine Totenauferweckung sein. Also muss nicht, kann. Bei David Hogan, glaube ich, ist es es oft. Aber du wächst die geistlich Toten auf und hast ein Wort für eine Person. Ich hatte auch im Lobpreis hatte ich dieses Bild von einem Riesenbagger und ich habe so eine Schlammgrube gesehen und da war ein Mensch und der saß oder war verzweifelt in dieser Schlammgrube und dann habe ich gesehen, wie dieser Bagger zu der Schlammgrube hingefahren ist und diese Person, die im Schlamm saß, rausgeholt hat. Und habe gesagt, Herr, das ist ein Herrlichkeitsweg. Das sind unsere Wege, wo wir Leute, weil so viele sitzen im Schlamm, viele wissen es gar nicht, aber einige wissen es auch. Und Gott hat uns einen Bagger gegeben. Er hat dir einen Bagger gegeben. Die Kraft Gottes, die Hoffnung Gottes, das Leben Gottes, die Auferstehungskraft Gottes, um den Menschen, die da am Ertrinken sind, im Schlamm, ja, wo es immer tiefer geht und tiefer geht und tiefer geht und kein Grund da ist, wie im Moor, einfach, wo er uns die Gelegenheit gibt und die Fähigkeit gegeben hat, diese Menschen wirklich rauszuholen. Und Halleluja, Hoffnung zuzusprechen und sagen, hier ist Rettung. Weißt du, wenn jemand am Ertrinken ist, dann wirst du ihm einen Reifen hinwerfen, ja, so ein Schwimmding und Rettungsring. Und du kannst einem sagen, Jesus liebt dich, Jesus ist für dich, er ist für dich gestorben, er will dich, er ist für dich auferstanden. Weißt du, in dem Moment, wo wir offen sind für die Herrlichkeitswege, gibt uns Gott, was wir brauchen für jede Situation. Und ich glaube, er macht uns sensibel, auch in diesem Jahr, dass wir nicht diese Situation verpassen. Einfach nicht sagen, auch Herr, mach mich sensibel, dass ich diese Situation nicht verpasse, wo ich eigentlich spüre, jemand schreit nach Hilfe und aber keine Zeit habe. So viele Sachen sind ja auch wichtig. Aber lasst uns wirklich sensibel sein, die Wege Gottes, so wie Jesus sensibel war und einfach immer online war und gewusst hatte, wo führt mich Gott hin? Was ist heute der Weg für mich? Und so möchte er einfach, und so bekommt unser Leben wirklich Bedeutung und macht Freude. Halleluja. Weißt du, wir sind bestimmt die glücklichsten Menschen der Welt zu sein. Aber wir sind es nicht immer sofort, ja, weil es ja noch einen anderen, es gibt ja noch den Kleinen in der Welt. Und der möchte uns die Freude rauben. Aber indem wir auf diesen Herrlichkeitswegen gehen und uns, wie ich diesen Traum ja hatte, mit dem Nylon-Mischgewebe-Sitz und Gott mich hochgezogen hat, sagt Gott wirklich, oh, nimm einfach meinen Sitz, nimm meine Leine und lass dich wirklich hochziehen auf meine Wege. Und die sind drüber. Herrlichkeit heißt Klarheit. Und wenn du empfindest, boah, ich bin manchmal wie im Nebel und alles, puh, Nebel, sag nein, in Jesu Namen, Nebel, geh weg von mir, weiche, bin nicht geboren für Nebel, sondern ich bin geboren für die Herrlichkeit Gottes und die ist in mir und ich setze die Herrlichkeit Gottes frei und ich weigere mich, Wege zu gehen im Nebel, sondern ich gehe Wege in der Klarheit Gottes. Und ja, wie bei den Engeln, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Und so sind die Söhne, unsere Wege, die Klarheit von Gott erleuchtet uns und macht unsere Wege klar. Sag mal, er macht meine Wege klar. klare Wege, wir gehen klare Wege. Wir gehen nicht schwammige Wege, wir gehen nicht neblige Wege. Ja, so wir gehen klare Wege. Klare Wege. Je höher du kommst, auch im Natürlichen, ja, unten ist Nebel noch, aber du steigst hoch auf den Berg und du hast plötzlich klare Sicht, die Sonne scheint. Und genau das sind die Herrlichkeitswege. Und jetzt gibt es keine Verdammnis, wenn du sagst, boah, ich sitze schon 3 Monate irgendwie im Nebel gefühlt. Da sagst du, heute ist es anders. Heute wird es anders. Sag mal, heute wird es anders. Halleluja. Und ich gehe auf den Herrlichkeitswegen. Und wenn ich nicht weiß, dann gibt es ein Wort und das hat 5 Buchstaben und es heißt Hilfe. Hilfe. Und du kannst zu Gott kommen und sagen, hilf mir. Ja? Hilf mir, wie ich in dem Traum gesagt habe, ich wusste, ich komme da nicht hoch. Diese 90 Grad Felsen, die sich da vor mir aufgetürmt haben. Und dann kam dieses Seil mit dem Sitz. Und genau so macht er das. Wir sind alle Lieblinge Gottes und er hat viele Sitze noch für uns. Und genauso hebt er dich hoch. Du musst einfach dich ausstrecken und sagen, ja Herr, Halleluja, Hilfe. Und dann kommt Hilfe und es kommt Klarheit und er hebt uns über diesen Nebel, er hebt uns drüber, Halleluja. Und wir laufen und gehen jeden Tag in der Klarheit Gottes, in der Herrlichkeit Gottes, weil dafür sind die Söhne bestimmt, auf die ganze Welt und die ganze Schöpfung wartet. Amen? Amen? Bist du ein solcher Sohn? Amen! Solche Söhne sind wir. Amen. Und ihr auch an der Kamera. Amen. Ja, genau. Hilfe ist ein gutes Stichwort. Ja, ich hatte so den Eindruck, als die Pastorin Irina gepredigt hat, dass Gott sagt, trau dich. Trau dich, die Herrlichkeitswege zu gehen. Weil diese Herrlichkeitswege bergen auch manchmal ein bisschen ein Risiko, gerade für unsere Seele. Also Gott hat alles im Griff, da ist kein Risiko, ja. Aber unsere Seele hat halt vielleicht dann mal was nicht im Griff. So wie sie es auch gesehen hat. Sie saß dann auf dem Sitz mit dem Seil im Traum und dann hat sie es hochgezogen und da war es ja dann schon auch ein bisschen so, oh, was passiert hier, kann ich mich halten, falle ich runter. Deswegen sagt Gott dir wirklich, trau dich, die Herrlichkeitswege zu gehen. Und ich meine, auch wenn man sich das vorstellt, wie es Jesus war vor dem Grab von Lazarus, das war auch ein gewisses Risiko. Ich meine, er hätte wirklich dastehen können wie der letzte Doofmann, wenn er vor dem Grab steht und sagt, Lazarus, komm raus. Es passiert einfach gar nichts. Also jetzt, wenn man sich mal andersrum vorstellt. Und die Leute stehen da und erwarten irgendwas und er steht da und nichts passiert. Also er lebte wirklich ein Leben im Risiko. Also ständig. Er hat ja auch viele Wunder getan, wo viele Leute drumherum geguckt haben oder das, ja, und zugeschaut haben. Und er ist diese Herrlichkeitswege gegangen im Vertrauen auf Gott. Das ist wichtig. Wir dürfen die gehen im Vertrauen auf Gott. Und wenn wir ihm die Bereitschaft geben und sagen, Herr, du kannst es machen und ich vertraue dir, dann lässt er dich auch nicht im Stich. Und du musst auch nicht Angst haben, dass du es dann nicht gehst, wenn es soweit ist. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe ja auch schon mal versucht, einen Toten aufzuwecken. Ich meine, das ist eine zweischneidige Schwertotenauferweckung. Für eine Totenauferweckung brauchst du einen Toten. Und das ist meistens ungut. Also für alle, die immer sagen, ja, ich will Tote auferwecken, das sind Tote im Spiel. Also nur mal zur Klarstellung. Ja, ich war einfach wandern und ich hatte mir oft überlegt, was machst du denn, wenn die Situation kommt? Hast du den Mut überhaupt, da was zu machen? Was passiert dann? Und es war ein sonniger Wandertag im Oktober und ich bin den Berg hochgewandert und plötzlich lag da ein Tote im Leichensack. Ja, ernsthaft. Also da war dann einer von der Bergwacht und da lag ein Leichensack mit einem Toten drin. Und plötzlich hat der Herr mich so übernommen, ich konnte nicht anders. Ich habe meinem Wanderpartner meine Sachen gegeben, meinen Stock, meinen Rucksack, bin dahin, habe zu dem Bergwachtmensch gefragt, darf ich für den Mensch beten? Und ich wusste irgendwie, dass es ein Mann ist, darf ich für den Mann beten? Und dann er so, okay. Und ich habe mich an den Leichensack hingekniet und ich musste so weinen, weil ich einfach wusste, dass der Mann ohne Jesus gestorben ist. Und ich habe so geweint und der Mann hat mich gefragt, kannten Sie die Person? Und ich so, nee. Und dann habe ich für die Person gebetet und dann war es irgendwann okay. Und dann habe ich noch dem Mann von der Bergwacht von Jesus erzählt und habe ihm halt erzählt, was passiert ist. Da habe ich gesagt, ja, der Mann ist ohne Jesus gestorben und ohne Jesus kommt der Mann in die Hölle. Und deswegen hat es mich so im Herzen berührt und deswegen habe ich für ihn gebetet. Und kurz danach, als ich fertig war, kam dann auch schon der Funkspruch an den Bergwachtler, dass der Helikopter kommt, um sie abzuholen. Also, und es ist ein Risiko. Also ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe mich nicht getraut, in den Sack reinzugucken, muss ich zugeben. Das war dann ein bisschen too much, aber es wird immer besser mit mir. Sag schon mal, mache ich auch mal. Aber ich habe mal geguckt, also ich konnte nichts darüber in der Zeitung lesen. Weil normalerweise kommt ja, wenn Bergunfälle waren, dass man sagt, okay, der Helikopter war da, hat ihn abgeholt oder so. Also entweder war es vielleicht ein Selbstmord, das wird ja auch nicht berichtet. Oder, ich meine, sie können ja schlecht berichten, er war tot, es kam irgendeine fremde Frau, sie hat gebetet, danach hat er mal wieder gelebt. Also auch blöd für die Zeitung. Also wenn du das siehst und es warst du, dann melde dich bitte. Genau, wunderglorylife.net. Ja, also du musst wirklich keine Angst haben. Also wenn du in Situationen kommst, wo ein Herrlichkeitsweg ansteht, dann wirst du es wissen, was du tun sollst. Es wird dich wirklich, der Herr wird dich einhüllen, er wird dich übernehmen und du wirst es tun können. Also wirklich, traue dich einfach, die Wege zu gehen. Sag ihm einfach, ich will es tun. Herr, du darfst alles mit mir machen, was du willst. Ich bin am Start. Und dann wirklich, traue dich. Der Herr ist bei dir und er wird dich nicht irgendwie stehen lassen oder blöd alt aussehen lassen oder irgendwas, sondern er wird wirklich bei dir sein und mit dir gehen. Amen. Boah, das ist total bewegend, gell? Stark, ja, ihr Lieben, ich muss einfach noch mal sagen zum Lobpreis. Vor 4 Jahren war ich hier in Glory Life und man kriegt dann so einiges mit. Ich wusste schon einiges, so was man aus dem Leben so früher kennt, richtig gut. Und dann kommt dieses Lied, Neue Dimensionen. Und wisst ihr was? Da habe ich mir gedacht, so falsch kann die Gemeinde nicht sein. Amen, Amen. Und das begleitet mich, außerdem hat es ein paar leichte Griffe, das ist auch immer gut. Gell, Moni, immer leichte Griffe sind immer gut. Halleluja. Also, das, wisst ihr, neue Dimensionen gibt es auch nicht in jeder Gemeinde, gell? Amen, finde ich super, echt klasse. Ihr Lieben, ich würde euch gerne persönlich noch in was mit reinnehmen, was auch Gott so zu mir gesprochen hat, ja. Neue Dimensionen passt da eigentlich sehr gut zu. Das, was Sabrina gerade gesagt hat, kommt gleich noch als Bibelstelle. Also der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt nicht aus Visionen und Träumen und tralala, sondern aus dem Wort Gottes. Aber ein paar persönliche Dinge darf man wirklich vorher sagen und ich möchte echt sagen, seit November, Dezember begleiten mich sehr oft Träume. Darf ich mal fragen, wer hat vermehrt von euch Träume? Oh, stark, super. Oh, schön, du auch. Ja, also ich habe mehrfach November, Dezember gehört, Durchbruch, immer wieder, auch in meinem Leben, wenn ich irgendwo sitze am Schreibtisch oder so, Durchbruch. Und ich denke mir, das ist wirklich dran. Und ich möchte euch mitnehmen, bevor ich zum zweiten Punkt komme, ich hätte noch ein paar Sachen mehr, die mich sehr bewegt haben. Wo ich auch wirkliche Salbung merke, hier überhaupt in der Glory Life Familie. Würde euch das interessieren? Ja. Nächstes Mal. So. Offenbarung 5. Und ich sah auf dem rechten Thron dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben von innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Dreidimensional. Okay, ich bin Ingenieur, ich muss mir alles vorstellen, so dreidimensional, ja, ein völlig komplexes Buch, keiner kommt dran und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde konnte das Buch auftun oder hineinsehen und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde. Wer ist ich? Johannes. So, und wisst ihr, ich habe es euch schon mal erzählt, ich war nicht nur relativ ungläubig, ich war sehr ungläubig. Und ich habe angefangen in einer großen Lebenskrise, habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Als ich bei der Offenbarung war, war ich noch nicht bekehrt. Okay? Da war ich so halb bekehrt. Aber die Offenbarung habe ich gelesen und ich fand die super cool. Ja? Meine Mutter hat zu mir gesagt, nee, das Buch kann man doch nicht lesen, das ist ja furchtbar. Das ist furchtbar, furchtbar. Da habe ich gesagt, Mutter, müsst ihr euch vorstellen, war noch nicht Mutter, das ist ein klasse Buch. Da sind lauter Verheißungen drin. Ich meine, das Wort Verheißung kannte ich nicht. Das habe ich erst nachher im Kirchensprech habe ich das gelernt. So, auf jeden Fall eins, ihr Lieben, eins hat mich total bewegt. Eins hat mich total bewegt. Ich habe das gelesen und da steht, und ich weinte sehr. Wisst ihr was? Da passiert was im Himmel und da ist der Johannes von Patmos, weiß nicht wie viel, 80, 90 Jahre alt, am Ende seines Lebens. Und er wird in den Himmel hineingenommen. Könnt ihr euch vorstellen, auf welchen Wegen man da geht, wenn man in den Himmel kommt? Auf Herrlichkeitswegen, okay? Er geht in den Himmel hinein und er wird hineingenommen und er sieht, dass niemand dieses Buch auftun kann. Und er wird so ergriffen im Himmel, dass er nichts anderes tun kann als weinen. Guck mal, das haben wir gerade eben gehört. Da liegt jemand da, tot, und man kann nur weinen über das, was wahr ist, was die absolute Realität ist. Und der Johannes spürt es und er weint. Amen. So, jetzt komme ich zu meinem zweiten Träumen. Ich habe hier vor einem Jahr mehrfach im Gottesdienst erlebt, ich weiß nicht, wer es gemerkt hat, habe ich in mir eine Power gespürt, der ich nachgeben musste, was ist das, Sabrina, ob du es noch weißt, ich musste brüllen wie ein Löwe. Ich konnte nicht anders, ich musste brüllen wie ein Löwe. Ich habe versucht, dass das keiner mit, aber das hat es können nicht. Die Musik ist laut, Lobpreis ist laut, aber ich musste wirklich brüllen wie ein Löwe. Okay? So, und kurz vor Weihnachten habe ich einen Traum. Ich frage mich mal, hat jemand von euch Träume, dass ihr im Traum evangelisiert? Ja, super. Also ich habe Leuten das Evangelium gesagt und das wurde immer intensiver, dass ich aufgehört habe zu reden und ich habe angefangen zu brüllen wie ein Löwe. Boah. Und ich weiß gar nicht, ob die Leute mich verstanden haben, aber da habe ich echt gebrüllt wie ein Löwe. Okay? Nummer zwei. Nach Weihnachten, im neuen Jahr habe ich dasselbe nochmal erlebt, wo ich durch den Wald gegangen bin. Und normalerweise, also ich bin sehr bodenständig aufgewachsen, Wälder sind für mich total positiv. Ich liebe Wälder. Manche Leute haben Angst vor dem Wald, ich nicht. Aber auf jeden Fall der Wald, helle Bäume, dunkle Bäume, der war richtig schön. Auf einmal wird es dunkel. Und dann wird es nur dunkler und dunkler. Und auf einmal denke sogar ich mir, oh, jetzt habe ich noch so einen Kilometer. Was mache ich jetzt? Und wisst ihr was? Genau da unten, weiß nicht, wie es bei euch ist, da drin, steigt etwas auf und ich konnte in diesem Wald nichts anderes tun als brüllen wie ein Löwe. Brüllen wie ein Löwe. Und ja, ihr ahnt es schon. Ihr seid klasse. Da möchte man mal eine solide, ernste Predigt machen. Das kriegt man gar nicht hin. Der Traum ging dann nur so weit, dass ich gesagt habe, das ist der einzige Weg, wie ich durch den Wald komme. Und da kam wirklicher Friede auf mich. Und dann ahnt er schon, ich bin so wie viele hier von euch glücklich verheiratet. Man kann nicht so einen Traum haben, dass man brüllt wie ein Löwe, dass man nicht aufwacht und guckt, ob die Frau was mitkriegt. Nein, sie hat nichts mitgekriegt. Okay? Sie hat nichts mitgekriegt. So, Halleluja. Ihr Lieben, okay? Ich sage das, weil ich spüre, Das ist 2026, unser Jahr. Und da wird wirklich was freigesetzt, aber ich möchte es wirklich mit dem Wort Gottes bringen. Das möchte ich nochmal, ihr merkt schon, die Geschichte in der Offenbarung 5 geht ja weiter. Und einer von den Ältesten sprach zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Es ist ein Löwe, der es auftut. Und wisst ihr, das ist ein himmlisches Bild. Ich glaube ganz tief, deswegen freue ich mich, dass ich das sagen darf. Ich glaube, es ist Zeit für den Löwen. Aber wisst ihr was? Den Löwen gibt es nur, wenn es das Lamm gibt. Und ich sah mitten im Thron und in vier Gestalten, mitten unter Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Das hatte sieben Hörner, sieben Augen, völlig übernatürlich. Das sind sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Ihr Lieben, und das ist unsere Welt hier. Alle Lande, das sind wir. Aber wisst ihr, das ist eine himmlische Dimension. Und ich spüre wirklich, wie das verbunden wird vom Lamm mit dem Löwen. Und es ist Zeit für diese Verbindung. Wisst ihr, wir haben viel zu viel gedacht, das ist Offenbarung, das ist Zukunft, das ist die himmlische Welt. So. Aber ich spüre, wie Gott wirklich sagt, das ist deine Bestimmung, da kommst du hin. Aber, wie kommen wir da hin? Nur durchs Lamm. Ohne Lamm kommen wir da nicht hin. Was heißt das? Ja, Lieben, wir alle wollen eigentlich Autorität, wir wollen Power, wir wollen Kraft. Amen. Aber wisst ihr was, das geht nur durchs Lamm. Durch Demut, durch Liebe, haben wir so oft jetzt gehabt unter uns, Liebe. Ohne das geht das überhaupt nicht. Und wisst ihr, das ist so ein Widerspruch zum Teil, aber bei Gott. Ah, das. Das geht mal runter wie Öl, du. Das wird rausgeschnitten. Okay. Aber das geht wirklich nur. Das können wir nur im Reich Gottes hinkriegen. Amen. Das geht nur in Jesus. Ja, in der Welt funktioniert es nicht. Amen. Aber lass mich nochmal gerade sagen, ich setze das frei in Jesu Namen. Ich darf das aktivieren in Jesu Namen, dass dieser Löwe in uns allen aufsteht und dass das Lamm in uns zum Löwen wird und dass diese Kraft Gottes lebt und webt in uns und dass wir diese Herrlichkeitswege wirklich in Liebe und Autorität gehen. Ist beides möglich, in Jesu Namen. Amen. Oh, stark. Merkst du, was für eine Power da ist, was für eine Power da drauf ist. Oh. Weißt du, es geht um das Wort und Jesus ist das Wort. Und wir haben das Wort bekommen. Und weißt du, wo es manchmal mangelt? Wenn ein Löwe brüllt, dazu muss er seinen Mund aufmachen. Und wenn der Löwe brüllt, dann macht er seinen Mund ganz weit auf. Er kann nicht so zwischen zusammengebissenen Zähnen kann er nicht brüllen, sondern er kann nur brüllen, wenn der Mund ganz weit auf ist. Ja? Und es ist aktiv. Wenn er aktiv ist und wow macht. Ja, dann macht es ja noch viel lauter wie ich. Und genauso ist es bei dir. Dein Wort, das Wort Gottes, hat Auswirkungen, wenn du sprichst. Da passiert was. Und wir müssen das Wort Gottes nicht mit zusammengebissenen Zähnen sprechen. Das ist irgendwie so verkrampft. Wir fühlen uns doch wohler, wenn wir unseren Mund öffnen und sprechen. Weißt du, und daran hakt es oft, dass wir nicht sprechen, dass wir unseren Mund nicht öffnen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir unseren Mund öffnen, wo wir sprechen, wo wir das Wort Gottes nehmen. Wir nehmen das Wort Gottes und wir sprechen. Weißt du, es ist wichtig zu sprechen, weil dann wird das Wort Gottes aus deinem Mund ausgesandt und es bewirkt, wozu es gesandt wird. Wenn wir nicht sprechen, passiert nichts. Wenn Jesus nicht gesagt hätte, Lazarus, steh auf, wäre nichts passiert. Ja, wenn Jesus seine Hand nicht ausgestreckt hätte und gesagt hat, sei geheilt, dein Glaube hat dich geheilt, wäre nichts passiert. Und deswegen, ich glaube, dieses Jahr, schau ein Jahr, wo wir stehen, wo wir feststehen, wo wir mutig sind, wo wir kühn sind, wo wir uns nicht mehr das Wort rauben lassen, wo wir dem Feind nicht mehr erlauben, dass die Umstände sozusagen über uns zusammenbrechen, dass wir dem Sichtbaren mehr glauben als dem Wort. Und ich muss jetzt was erzählen von mir, wo ich auch wieder mal erlebt habe, wie das Wort wirkt. Vor Weihnachten bin ich die Treppe runtergefallen. Ich weiß nicht, wie das war, aber ich bin sicher, das war ein Angriff vom Feind. Ich gehe Treppen runter und auf einmal war mein linkes Bein wie weg. Und man braucht halt zwei Beine, ne, zum Treppe runterlaufen. Und ich bin hingefallen und bin wirklich auf dem Po Treppe runtergeschlittert. Es waren 3 oder 4 Stufen. Ich war echt geschockt, verschrocken, bin aufgestanden. Mein Fuß hat wehtun, mein linker, mein Po hat wehtun getan. Frau kam her, kann man Ihnen helfen? Nee, danke, alles gut. Also ich will da immer gar nichts, sondern alles gut. Bin dann zum Wolfgang, der hat für mich betet. Trauma rausgenommen, okay, dann war es soweit gut für den Fuß. Der Fuß hat geschmerzt, da war halt ein bisschen gedehnt und alles. Ne? Aber der Hammer war, ich habe wieder 1a erlebt, wie der Feind wirkt. Und zwar, dann ging es plötzlich los. Oh, jetzt kannst du ja keine Treppe mehr runtergehen. Du musst dich am Geländer festheben. Oh, das kann ja auch passieren, wenn du auf der ebenen Fläche gehst. Und du kannst deinen Enkel, unser Carlo ist 7 Monate, nicht mehr in den Arm nehmen. Wenn du dann hinfällst plötzlich, dann verquetschst du den. Ja, überleg mal, solche Gedanken, ja, die sind ja nicht von mir. Und dann wusste ich, Astrid, jetzt wird es Zeit, dass du aktiv wirst. Und dann nahm ich Psalm 91, 11 und 12. Und dann habe ich gesagt, Herr, du hast deinen Engeln befohlen, mich zu beschützen, wo immer ich gehe. Auf ihren Händen tragen sie mich, damit mein Fuß nicht an einen Stein stoße. So, und dann bin ich Treppe runtergegangen. Du hast deinen Engeln befohlen, mich zu beschützen auf all meinen Wegen. Auf ihren Händen tragen sie mich, damit ich nicht an einen Stein stoße. Und weißt du, was passiert ist? Es kam auch, bevor ich das gemacht habe, kam Angst, Treppe runter zu gehen. Und ich kann dir sagen, innerhalb kürzester Zeit war das weg. Ich springe jetzt wieder die Treppe runter, ohne Angst und nichts ist. Weil ich habe das Wort, weißt du, das ist das Ergebnis, wenn wir das Wort nehmen. Und ich möchte dich echt ermutigen, nimm das Wort, nimm es, schwing's, lass keine Angst zu. Weißt du, was passiert wird, wenn ich es nicht genommen hätte, das Wort? Dann hätte ich dem Feind erlaubt, dass er mich übernimmt, dass immer er Ängste kommt und dann wäre ich so die Treppe runter. Voller Angst oder hätte bloß noch den Aufzug genommen. Ja, weißt du, und das geht schnell. Wenn mir dem Feind die Türe öffnet, der sagt sich, juhu, jetzt aber nichts wie rein. Aber weißt du, wir sind nicht dumm. Wir sind Kinder Gottes. Du bist eine Tochter, ein Sohn Gottes, ausgestattet mit allem, was es braucht. Und du hast das Wort bekommen. Das Wort, weißt du, dieses zweischneidige Schwert, das scheidet zwischen Seele und Geist, zwischen Mark und Bein. Oh, und es lässt uns erkennen, was richtig ist und was falsch ist, was vom Feind ist und was nicht vom Feind ist. Und du ergreifst dieses Schwert und du schwingst dieses Schwert und du sprichst. Du bist bist mutig, du bist kühn und du gehst vorwärts mit diesem Schwert des Geistes und gehst diese Herrlichkeitswege und du hast den Sieg in Jesus Christus. Du bist voller Liebe, voller Gnade, voller Erbarmen gegenüber den Menschen, aber gegenüber alles, was vom Feind bist, bist du unerbittlich. Du lässt dir kein X mehr für ein U vormachen. Ich sag dir, steh auf, Tochter Gottes, steh auf, Sohn Gottes, sprich, mach deinen Mund auf, brüll, nimm das Wort und schwing es und sag es und proklamiere es und du wirst erleben, wie der Sieg in deinem Leben hervorkommt. Amen. Yes. Juhu. Juhu. Wer spricht und glaubt, was er sagt, dem wird es werden. Ne? Dem wird es werden. Wer spricht und glaubt, was er sagt. Weißt, bei so einem Löwen, das Brüllen ist ja, das ist ja, da vibriert ja die Erde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Löwen habt brüllen hören. Ja, das merkst du noch in Kilometern Entfernung, weißt du, weil das alles bebt. Ja, deswegen sagt man auch erst der König in der Prärie. Ja, da wissen alle, was Sache ist. Ja, wenn der einmal brüllt, ja, da war vorhin so ein Löwe. Da, ja, da ist er noch, der ist ganz gechillt. Aber wenn der anfängt zu brüllen, dann vibriert die Erde, weißt du. Ja, und wenn wir anfangen zu brüllen, ich weiß nicht, ob du brüllen musst, aber wenn wir sagen, was Sache ist, ja, ich stelle mir Jesus vor diesem Grab, ja, welche Erwartung hatte er, ja, vor Lazarus, er hat keinen Augenblick gezweifelt, weißt du, ja, und deswegen war der auch total gechillt, der lag da, ne, hat noch ein paar Tage gewartet, ich weiß nicht wie lange, und dann ist er hat erwartet, ja, egal was da ist, ja. Es wird mir werden, ja. Und die Juden, die geweint haben und seine Familie, die haben auch Erwartungen gehabt, ja. Die haben Erwartungen gehabt, ja, wenn Jesus nicht rechtzeitig kommt, dann wird mein Bruder sterben. Das war eine Erwartung, ja. Ja, und die anderen haben erwartet, hoffentlich engagiert er uns jetzt als Klagweiber, ja, dass wir schon versorgt sind, mal über die Tage, ne, wenn wir dieses haben. Ja, da waren Erwartungen, weißt du, und das sind Erwartungen in der Welt, ja, die Sachen von dir erwarten, weißt du, merkst du manchmal, wenn du was Leute, du merkst es manchmal schon am Gesichtsausdruck, was Leute erwarten, ja, was Leute erwarten, ja. Aber die Frage ist ja, was erwartest du? Und das sind cooles Wort, erwartet. Das heißt ja, er wartet. Ja. Er, also Gott, wartet, dass du was erwartest. Ja. Ja. Er wartet, dass du was erwartest. Ja. Dass du erwartest, dass es passiert. Dass du erwartest, wenn du die Hand auflegst, dass er aufsteht. Ja. Dass du erwartest, wenn du für den Toten betest, dass der Leichensack sich aufrichtet, ja, so eine Mumie sich aufrichtet, ja, ja, egal was passiert, ja. Du erwartest, wenn du an den Sarg klopfst, dass von innen auch klopft, ja. Das erwartest du, ja. Ja, ja, du erwartest, ja. Du erwartest, wenn du sprichst, dass Gott da ist, ja. Du erwartest, dass wenn du was sagst, dass es passiert, ja. Du erwartest, wenn du sein Wort proklamierst, dass es ins Licht kommt, weißt du? Du erwartest, wenn du zu deinem Konto sprichst, komm ins Licht, ja. Werde schwarz, ja. Zahlen werden schwarz, ja. Zahlen werden schwarz. Dann hast du die Erwartung, es passiert, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. So, der Mensch erwartet, das ist in uns, ja. Wir erwarten, ja. Erwartest du das Gute oder erwartest du das Schlechte, ja? Jetzt, wenn du mal die Börse ein bisschen beobachtest, ja, du merkst ganz genau, was die Leute erwarten. Das macht er entweder so oder so und das liegt nicht an irgendwelchen Zahlen in der Regel, sondern nur, was die Menschen erwarten, ja. Oder wenn irgendein Präsident das sagt und der andere sagt das, da geht es entweder hoch oder runter, ja. Und da ist noch gar nichts passiert, noch keiner hat was entschieden, ja. Nur einer hat Pupse von sich gegeben und da geht die Börse hoch oder runter, ne. Das ist erstaunlich, ne. Ja. Aber wir erwarten das Gute, weißt du. Wenn du das Wort liest, ja, dann erwartest du, dass es zu dir spricht. Du erwartest, dass du Gemeinschaft hast mit Jesus, ja. Du erwartest, dass das Wort in dir Glauben baut, ja. Und wenn du betest, dann erwartest du, dass der Himmel sich öffnet und die Dinge passieren, ja. Du erwartest es einfach. Du erwartest das. Und keiner kann dich vom Gegenteil überzeugen, ja. Ja. Wenn Gott zu deinem Herzen gesprochen hat, dann erwartest du einfach, dass die Dinge passieren, die er verheißen hat, ja. Du erwartest einfach, dass es zum Licht kommt, ja. Das ist ja dieses Fantastische am Glauben, ja. Der ist überzeugt von Dingen, die noch kein Mensch sieht, ja. Aber du erwartest es, ja. Und du erwartest es und es wird sichtbar, ja. Und es kommt ans Licht. Es kommt ans Licht. Du erwartest, dass sich dieses Land umkehrt. Ja? Du erwartest, dass dieses Land zur Buße kommt, ja, und sich zu seinem Herrn wieder hinwendet. Ja? Du erwartest, dass sich die Herzen öffnen. Ja? Du erwartest, wenn du durch den Supermarkt gehst, dass du Kranken begegnest, denen du die Hände auflegen kannst. Ja? Du erwartest, dass jeden Tag diese Herrlichkeitswege, auf denen du gehst, zustande kommen. Du erwartest das in vorbereiteten Wegen zu gehen, ja, ja, und das war oder ist Jesu Erwartung, also Gott erwartet auch von uns, ja, erwartet, dass das hervorkommt, Gott erwartet selber, dass das hervorkommt, er glaubt viel mehr als du das glaubst, dass es hervorkommt, ja, er erwartet, dass der Sohn offenbar wird, weißt du, die ganze Schöpfung wartet, dass der Sohn offenbar wird, ja, und der Sohn wird offenbar, weil er es kaum erwarten kann, dass Gott hier am Wirken ist und Gott ist am Wirken, weil du es ja erwartest, kommt er zum Vorschein, ja, du erwartest, dass der Sohn in dir lebendig ist, ja, dass die Kraft herauskommt. Du erwartest, dass Ströme lebendigen Wassers fließen, ja, wo du lang gehst, ja. Du erwartest, dass ich jedes Knie beugen muss in dem Namen Jesus, wenn du sprichst, ja. Du erwartest das einfach, ja. Da kann dich keiner vom Gegenteil überzeugen, weil Jesus in dir lebt, ja. Und Jesus ist ja der, der alles erwartet, der da alles möglich gemacht hat, der für alles den Preis bezahlt hat. Du erwartest, dass deine ungläubigen Familienangehörigen sich bekehren. Du erwartest das einfach, ja. Du erwartest Wachstum, ja, wenn du durch die Straßen gehst, ja. Du erwartest einfach, dass die Leute gezogen werden, ja, dass die Leute hierher kommen, ja, dass die Leute geheilt werden, dass die Leute berührt werden, dass gehen. Du erwartest es einfach, ja. Deine Erwartung macht den großen Unterschied, ja. Und es ist nicht eine Sache, ja, ich erwarte mal und warte mal und warte mal, sondern du erwartest, das ist eine geistliche Präsenz, das ist so, gerade diese Bibelstelle, wo es heißt, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Das ist diese Erwartungshaltung, ja. Das ist nicht was Passives, ja, und nicht auch irgendwas Gestresstes, ja. Das ist auf der einen Seite total ruhen, ja, chillen, ja, in der Gegenwart Gottes und auf der anderen Seite aber dieses Brüllen, ja. Ob du nur leise oder lauter brüllst, ja, deine Frau ist nicht aufgewacht, ja. aber Gott sei Dank, ne. Hättest du vielleicht noch Ärger gekriegt, ne, wenn du nachts dein Mann fängt das Brüllen an, ja. Genau, du erwartest, dass Gott offenbar wird in deinem Leben. Ja? Du erwartest, ja, dass du. Oder du weißt es, ja, das ist auch schon dieses Wissen da, ist nicht nur die Erwartung. Du weißt einfach, es ist da. Du weißt einfach, und weißt du, das ist völlig anders, wenn du erwartest, dass Gott zu dir spricht, wenn du Sachen tust, wenn du die Bibel liest, wenn du ins Gebet gehst, dass Gott sich dir offenbart, ja, dass die Wunder passieren, wenn du das erwartest, ja, dann ist schon dieser Fluss da, ja. Dieser Kraftstrom ist schon da, indem du anfängst zu erwarten, ja, Herr, ich bin jetzt heute Morgen stehe ich auf, ich stehe um 6 auf, ja, Herr, für dich und ich erwarte jetzt, dass deine Herrlichkeitswege hervorkommen, ja, ich erwarte, dass es passiert, ich erwarte, wie auch immer das werden soll, ist nicht mein Geschäft, aber ich erwarte es einfach, ja, ich erwarte es, weil Gott bereitet alles vor und hat einen Plan für jeden Tag deines Lebens, weißt du, dieses Buch, es wird alles aufgezeichnet, da steht deine Taten drin, ja, und früher habe ich immer so gedacht, naja, das ist alles, was ich ausgefressen habe, steht da drin. Nein, da stehen diese Sachen, das ist ja vorbei, weißt du, Gott hat ja da diesen großen Schwamm genommen und kein Mensch, ja, außer mir vielleicht, ja, weiß noch, was da passiert ist, ja, und Gott weiß es auch nicht mehr, hat da alles weggetan, das ist am tiefsten Punkt des Meeres, wo keiner mehr hinkommt, ja, Marianengraben, 11.000 Meter, da in der Spalte hängt es, ja. Aber in diesem Buch des Lebens stehen die Werke drin, die aus dir hervorsprudeln, ja. Und nicht mehr alle paar Tage ein Werk, es sprudelt, weißt du. Mein Bonbon in Schwierigkeiten. Es sprudelt einfach. Es sprudelt, ja. Es sprudelt. Sag mal zu deinem Nachbarn, es sprudelt. Ich sehe es, wie es heraussprudelt und hervorsprudelt, weißt du? Und dein Nachbar hat ja auch die Erwartung, dass es in dir sprudelt, weißt du? Deswegen sind wir als Familie zusammen, weil wir gegenseitig erwarten, dass es heraussprudelt. Ja, aus der Marina, aus der Moni, ja, aus allen hier in der Reihe und da drüben noch mehr, ja. Sprudler, ja? Ja? Nicht Soda Club, sondern Jesus Club, ja? Da sprudelt es einfach, da sprudelt es einfach, ja? Es sprudelt, du kannst machen, was du willst, es sprudelt. Wenn wir hier zusammenkommen, da sprudelt es einfach, ja? Ja, das sprudelt einfach. Ja. Auf den Punkt. Halleluja. Preist den Herrn, Halleluja, da können wir gleich weitermachen. Ich hatte heute so einen Bibelvers für euch, und zwar zum Schluss aus der Haller-Übersetzung, das ist die Haller-Übersetzung des Neuen Testaments, und da heißt es in Epheser 6, Vers 10, am Schluss noch etwas sehr Wichtiges. Nehmt an Kraft zu im Herrn und in der vollmächtigen Ausübung seiner Herrschaftsrechte. Halleluja. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ne? Nehmt an Kraft zu. Amen. Frag mal deinen Nachbarn, bist du auf einem guten Weg, an Kraft zuzunehmen? Damit sind jetzt nicht deine Muckis gemeint, sondern das ist auch gut, wenn du im Fitnessstudio bist, im Natürlichen. Aber er sagt hier offensichtlich, es gibt auch etwas, wie du tatsächlich an Kraft im Herrn zunehmen kannst. Ja, du kannst zunehmen in Kraft im Herrn. Wie kannst du zunehmen an Kraft im Herrn? Indem du lernst, einfach die Kraft des Herrn immer wieder aufzunehmen. Indem du lernst, immer wieder die Kraft des Herrn durch dich durchspülen zu lassen. Ja, in Epheser 3, Vers 14 ist diese geniale Übersetzung von Haller, von Epheser 3, Vers 14. Das fällt hier schon auseinander, das Teil. Ja, das ist eine Einzelseite. Okay, hier. Da habe ich schon so oft aufgeschlagen, dass es eine Einzelseite geworden ist. Da betet Paulus, Epheser 3, Vers 16 ist es. Es ist meine intensive Bitte, er möchte euch zum Geschenk machen, dass ihr dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend durch seinen Geist mit Kraft ausgerüstet werdet, sodass, und jetzt kommt's, immer neue Schübe, sag mal immer neue Schübe, sodass immer neue Schübe göttlicher, übernatürlicher Machtwirkungen in den inneren Menschen einströmen. Wie trainierst du oder wie nimmst du zu in der Kraft im Herrn? Indem du immer neue Schübe göttlicher Kraft in deinen inneren Menschen einströmen lässt. Also lass mal ein bisschen einströmen. Weil was passiert, wenn du immer neue Schübe göttlicher Kraft in deinen inneren Menschen einströmen lässt, dann heißt es hier, dass dieser, also der innere Mensch, dadurch stark und widerstandsfähig wird. Ihr Lieben, das brauchen wir in dieser Zeit. Wir brauchen einen Leib Christi, der stark und widerstandsfähig ist. Ja? In der Elberfelder Übersetzung heißt Epheser 6, Vers 10 einfach so, und nun seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, und dann geht es um die ganze Waffenrüstung Gottes und so weiter. Da geht es letztendlich, ich sag mal so, modern ausgesprochen oder modern formuliert heißt es, hier geht es um geistliche Resilienz. Ja, das ist ja so ein Innenwort, ja, Resilienz. Alle wollen resilient sein, ja. Manche sind mehr renitent als resilient, aber egal. aber es ist wichtig, dass wir tatsächlich als Christen, dass wir stark werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, dass wir resilient werden, dass wir widerstandsfähig werden gegen die Mächte und Gewalten, die von außen auf uns einströmen wollen. Weil die Finsternis in der Welt nimmt zu, das Durcheinander nimmt zu in der Welt, das Chaos. Ich sag mal so, gestern habe ich es beim Leitergebetstreffen gesagt, Gott hat mir wirklich diesen Vers dafür gegeben, eigentlich für das, was jetzt in dieser Zeit passiert, 2. Thessalonicher 2, 11 bis 12. Da heißt es, dass Gott einen sogenannten Geist des Irrwahns freigesetzt hat unter den Menschen, weil sie Gott nicht vertrauen, weil sie sich nicht zu Gott wenden. Deswegen hat er ihnen einen Geist des Irrwahns geschenkt. Und das ist ziemlich genau das, was du gerade momentan in der Welt siehst. In aller möglichen Richtungen, in jeglicher Hinsicht siehst du den Geist des Irrwahns. Ja, das heißt der völligen Verwirrung. Und dieser Geist ist losgelassen. Warum? Weil die Menschen sich von Gott abgewandt haben. Aber ihr Lieben, wenn sie sich wieder Gott zuwenden, dann verliert der Geist des Irrwahns seine Kraft. Amen. Und wenn wir uns in Christus gründen und immer neue Schübe seiner göttlichen Kraft in unseren inneren Menschen einströmen lassen, dann sind wir stark und widerstandsfähig gegen diesen Geist, dass er nicht in unsere Seele und nicht in unser Leben hineinkommt. Amen. Halleluja. Weißt du, der Leib Christi sollte so in Timotheus heißt es, eine Säule und ein Grundpfeiler der Wahrheit. Ja? Das ist etwas, was feststeht. Weißt du, das ist etwas, das unumstürzlich ist. Ein Grundpfeiler, den schmeißt du nicht so einfach um, ein Grundpfeiler. Ja? Und genau dafür ist die Gemeinde Jesu bestimmt, ein Grundpfeiler zu sein, der unumstürzlich ist. Warum? Weil immer neue Schübe göttlicher Kraft in uns hineinströmen. Also wir können der Verwirrung dieser Welt nicht widerstehen außerhalb der Kraft Gottes auf die Dauer. Das funktioniert nicht. Weißt du, wir können die besten Beziehungen untereinander haben, wir können uns unterhaken und sagen, jawohl, wir lieben uns alle und piep, piep, piep und wir sind eins und wir machen tolle Sachen zusammen und so weiter und fühlen uns irgendwie gut. Aber ich sag dir, dieser Geist des Irrwahns ist eine geistliche Macht. Und die einzige Möglichkeit, ihn wirklich draußen zu halten, uns wirklich unbeeinflusst davon zu halten, ist, dass immer neue Schübe göttlicher Kraft in unseren inneren Menschen einströmen. Weil dann erkennen wir die anderen Geister erstens von Weitem und zweitens ist in uns eine stärkere Kraft als die, die in der Welt ist. Amen. 1. Johannes 4, Vers 4. Größer ist der in der Welt ist als... falsch. Größer ist der in euch ist als der in der Welt ist, ja. Ihr habt es noch gemerkt, oder? Seid ihr schon so betrunken im Geist, dass ihr es gar nicht mehr gemerkt habt? Halleluja, Amen. Ja, das gilt. Weißt du, wenn immer neue Schübe in unseren inneren Menschen einströmen, dann ist er dadurch stark und widerstandsfähig. Das heißt, dann wird das wirksam, was 1. Johannes 4, Vers 4 sagt. Größer ist der in uns ist, als der in der Welt ist. Und das braucht man, weißt du, wir brauchen sozusagen, ich sag mal so, wir brauchen in dieser Zeit als Christen so einen gewissen Grunddruck um uns herum, der einfach die Mächte der Finsternis wegschiebt. Weil es gibt einen Grunddruck von außen, verstehst du, der auf uns einströmt. Und es ist wichtig, dass der Grunddruck, der aus unserem Innersten hervorkommt, stärker ist als der Druck von außen. Und es ist er bei weitem, wenn es die Kraft Gottes ist er bei weitem stärker. Nur müssen wir uns halt immer wieder füllen, ja. Weil das ist der Schlüssel. Ja? Nehmt zu in der Kraft des Herrn. Ja? Wenn dir im Fitnessstudio einer sagt, hey, das wäre mal gut, wenn du zunehmen würdest in der Kraft deines Bizeps, dann weißt du auch, was du zu tun hast. Dann musst du Übungen machen. Amen. Und genau so ist es mit der Kraft Gottes. Um zuzunehmen in der Kraft Gottes, musst du Übungen machen. Das heißt, du musst immer wieder neu dich positionieren für diesen Grundstrom der Kraft Gottes. Halleluja. Lass uns das mal zum Schluss nochmal zusammen tun, auch hier über Livestream, ja, dass wir uns wirklich positionieren. Weißt du, das kann unterschiedlich aussehen. Wenn die Kraft Gottes durch dich durchströmt, dann kann dir passieren, dass du brüllst wie ein Löwe, das ist in Ordnung. Aber denk nicht, dass die Lautstärke das Maß der Kraft unbedingt bestimmt, verstehst du? Das kann ein Ausdruck sein, aber der Einströmen der Kraft Gottes kann auch bedeuten, wow, da kommt, du wirst von einem solchen Frieden übernommen, dass du plötzlich alle Gedanken wie weggeblasen sind, die du vorher noch hattest, die irgendwie negativ waren. Ja? Oder es kann sein, der Strom der Kraft Gottes kommt in dich hinein und dann fängst du an, da fängt es von innen aus heraus, fängt an, so eine Freude überzusprudeln. Ja? Oder die Kraft Gottes übernimmt dich, ein Strom fließt rein und plötzlich merkst du so eine Liebe. Ja, da fließt sowas in dich rein, so ein Herz Gottes. Vorher haben wir es gehört, er weinte im Himmel. Ja, da ist etwas vom Herz Gottes auf ihn gekommen, weil Gott es so wichtig ist. Er hat plötzlich gespürt, was Gott wichtig ist und er hat geweint, weil scheinbar niemand bereit war für das, was Gott wichtig war. Weißt du, das kann sein, dass wenn dieser Schub der Kraft Gottes in dich hineinströmt, dass einfach eine tiefe Liebe dich übernimmt, eine tiefe Barmherzigkeit, dass du anfängst zu weinen im Herrn und so weiter. Weißt du, wie auch immer es ist, gib dich einfach Gott immer wieder hin. Das ist die Übung, weißt du? Das ist die Übung. Du musst dich Gott hingeben. Ne? Also mach das einfach mal gerade, auch wenn du über Livestream zuschaust. Gib dich einfach mal Gott hin und sag einfach, Herr, sprich mir mal nach, Herr, ich bin offen und ich sage dir, ich brauche immer neue Schübe deiner Kraft, dass sie in meinen inneren Menschen einströmen. Und deswegen öffne ich gerade jetzt mein Herz und meinen inneren Menschen, meinen inneren Kraftspeicher, meinen geistlichen Menschen. Und ich sage, ja, komm, Geist Gottes, ströme in mich hinein mit einem neuen Schub deiner Kraft. Oh, der Erfrischung, der Freude, der Liebe, der Widerstandsfähigkeit. Was immer du möchtest. Auch der frischen körperlichen Kraft. Wow, der Wachheit im Geist. Ja, Lauheit ist auch eine Macht, die von außen drücken will. Also, in Jesu Namen, ich empfange deine Ströme. So wie du es möchtest. Gerade jetzt. Halleluja. Und jetzt steh einfach mal auf und indem du aufstehst, positionierst du dich und sagst, jawohl, ja. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Jesus. Nimm einfach auf. Halleluja, nimm einfach auf. Oh. Sieh ihn. Schau einfach auf Jesus. Er lässt diese Ströme in dich hineingießen. Jesus, ja. Oh ja. Neue Ströme göttlicher Kraft. Halleluja. Danke, Jesus. Lass es einfach in dich einziehen. Du musst es inhalieren. Jesus. Danke, Jesus, für den Geist der Klarheit, Herr. Danke, Jesus, für den Geist der Wahrheit, Herr. Danke, Jesus, für den Geist der Entschiedenheit, Herr. Danke, Jesus, für den Geist des Friedens, Herr. Danke, Jesus, für den Geist der Freude, Herr. Ja, Leute. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Du hast deinen geistlichen Strohhalm ausgefahren. Halleluja. Oh ja, er gibt den Müden neue Kraft. Halleluja. Oh ja. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, füll uns, Herr, für diese nächsten Tage. Herr, füll uns auch über Livestream. Erfüll dich. Neue Schübe göttlicher Kraft in deinen inneren Menschen. Erfüll dich. Oh, das sind ein paar über Livestream. Du bist gesundheitlich angeschlagen, gerade jetzt. Empfange es in Jesu Namen. Neue Schübe göttlicher Kraft. Das ist ein frischer Schub für deinen Körper. Das ist ein frischer Schub für dein Immunsystem. Das ist ein frischer Schub einfach für deine Körperzellen, wie eine Frischzellenkur. Das ist eine neue Kraft, die kommt in deinen Körper und die deinen Körper stärkt für die nächste Wegstrecke. Gott hat noch viel vor mit dir, mein Freund. Halleluja. Ja, das ist für jemanden speziell, der irgendwie gerade so, fast so dieses Empfinden hat, das kann ich gerade so spüren, fast so dieses Empfinden, oh, könnte es langsam zu Ende gehen oder wie soll das werden oder so. Er sagte, Gott hat noch viel vor mit dir. Glaub der Lüge des Feindes nicht, sondern da ist ein neuer Schub seiner Kraft jetzt für dich. Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Ah. Yes, Lord. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Ströme. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Trink, trink, trink, trink, Brüderlein, trink. Halleluja. Und Schwesterlein, lass doch die Sorgen wo immer. Lass sie einfach weg, lass sie nicht zu Hause, weil sonst kommst du nachher nach Hause und dann sind sie wieder da. Jesus. Eieieiei. Oi. Neue Schübe göttlicher Kraft. Neue Schübe göttlicher Kraft auch für übernatürliche Herrlichkeitswege. Für Zeichen und Wunder. Weißt du, Kühnheit hast du auch nicht einfach aus dir selber heraus. Weißt du, einfach zu einer Leiche hinzugehen und zu beten, dass der Tote wieder aufersteht. Das machst du nicht einfach aus deiner eigenen Kraft heraus oder einfach aus deinem eigenen Willen heraus, sondern da brauchst du einen Schub der Kraft, der in dir wirksam ist in diesem Moment. Das heißt, du musst diese Kraft aufgenommen haben. Also es gibt Momente, da gibst du die Kraft ab und dann gibt es Momente, da nimmst du die Kraft auf. Solche Momente, wenn du für einen Toten betest oder für einen Kranken oder was auch immer, das sind Momente, wo du die Kraft abgibst. Aber du brauchst auch Momente, wo du die Kraft aufnimmst, sonst hast du nämlich im Zweifelsfall keine Kraft zum Abgeben. Halleluja. Jetzt ist die Zeit aufzunehmen. Du bist jetzt hier, um aufzunehmen. Halleluja. Einige haben heute Abend schon einiges abgegeben, aber jetzt bist du auch wieder dran, aufzunehmen. Preis den Herrn. Andere sind sowieso hier, um aufzunehmen. Ausschließlich auch gut. Preis den Herrn. Jetzt ist die Zeit, aufzunehmen. Oh, Jesus, auch über Livestream. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, er liebt dich einfach so. Oh ja. Halleluja. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ah, wir sind im Wohnzimmer des Vaters, weißt du? Wir sind unter uns mit Papa. Deswegen fühl dich frei, weißt du? Fühl dich frei. Wir sind unter uns mit Papa. Wir sind einfach unter uns mit Papa. Halleluja. Ja, Amen. Er berührt dich. Halleluja. Es ist Heilung, die fließt. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du schaffst Neues, Herr. Halleluja. Du tust Neues in unserem Leben. Danke für deine Wunder. Danke, Herr, für deine Heilung. Danke, Herr, für deine Freisetzung, Herr. Danke, Jesus. Weißt du, diese Schübe der Kraft, diese Kraft von Gott ist stärker auch als jede dämonische Macht. Also der Teufel mag noch so stark irgendwie in dir rumoren oder in dir rebellieren oder sonst was. Die Kraft Gottes ist stärker. Halleluja. Er muss einfach gehen. Er muss einfach gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Yes. Oh, Jesus. Uppala, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Oh, Halleluja, ihr Lieben. Herzlich willkommen im Wohnzimmer des Vaters, auch hier über Livestream. Wir sind alle eine Familie. Wir genießen einfach die wunderbare Gegenwart unseres Papas. Wir genießen einfach seine Liebe. Wir genießen einfach seine Kraft. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus.